We're going to count together up to 11. Wir zählen zusammen von 1 bis 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We're going to say the days of the week together. Wir sollen zusammen dich von der Woche ab. Meinden, Dünsten, Mittwoch, Donnersten, Freuden, Samsten, Sonden. Meinden, Dünsten, Mittwoch, Donnersten, Freuden, Samsten, Sonden. Meinden, Dünsten, Mittwoch, Donnersten, Freuden, Samsten, Sonden. We're going to say the months of the year together. Wir sollen zusammen meint vom Jahr ab. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember.